nehmen ein Bad, Herr, in deiner Liebe heute Abend. Danke. Oh, nimm mal ein Bad, ganz bewusst in seiner Liebe. Seine Liebe ist hier. Halleluja. Und sie überspült dich. Sie durchspült dich und jeden Einzelnen. Herr, danke für dein Durchspülen mit deiner Liebe. Danke, dass alles abwäscht. Halleluja, was nicht zu uns gehört. Alles wegnimmst mit deiner Liebe. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Wir schauen in deine Augen. Deine Liebe. Wir nehmen deine Liebe auf. Halleluja. Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heißen und sind. Ja, und wir sind es. Und wir sind es. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir deine Kinder sind. Und dass wir zu dir gehören, dass wir in deiner Brust liegen heute Abend. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Preisen dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Und du füllst uns mit deinem Geist. Du füllst jeden Einzelnen. Danke, Herr, für deine Füllung. Bis zum Übermaß. Aber nicht nur ein bisschen, sondern die volle Füllung. Danke, dass du mich vollkommen ausfüllst. Nichts anderes hat Raum in mir. Nichts anderes hat Platz in mir. Meine Gedanken sind völlig von dir übernommen. Herr, du denkst mich und du lebst mich. Oh, danke, Herr. Und du fließt aus mir heraus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Herr, dass du aus uns herausfließt, auch heute Abend. Oh, Halleluja. Danke. Fluss der Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Völlig vereint mit dir, Herr, die Braut und der Bräutigam. Mach dir das bewusst, der Bräutigam ist hier. Ja, der ist nicht erst da, wenn wir eines Tages beim Hochzeitsmahl des Lammes zusammensitzen, sondern er ist jetzt da. Dein Bräutigam, der dich so sehr liebt, der für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist und der in dir lebt. Und Herr, wir danken dir für die Auferstehungskraft, die heute Abend hier ist. Oh, Halleluja. Oh, danke für die Auferstehungskraft, die Auferstehungskraft, die Auferstehungskraft, die durch jeden Einzelnen hier heute Abend fließt, Vater. Wir danken dir. Halleluja. Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Herr. Danke, Herr, an jeden einzelnen Körper rufe ich es aus, in jede einzelne Seele, jedes einzelne Leben, auch von jedem am Livestream. Danke für deine Auferstehungskraft. nicht deinen Gedanken nach, sondern konzentriere dich nur auf seine Auferstehungskraft. Auferstehungskraft, Herr Vater, ich danke dir, Herr, in jedem einzelnen Körper, dass diese Auferstehungskraft wirkt, in jeder Seele, die vielleicht niedergeschlagen war. Vater, ich danke dir, dass deine Auferstehungskraft jetzt alles rauspfeffert, Halleluja, was nicht da reingehört. Herr, danke auch, dass Träume, Herr, auferstehen in deiner Gegenwart, Halleluja, Dinge, die du in unsere Herzen gelegt hast, Halleluja, ich rufe aus, einfach bei jedem Einzelnen hier, dass sie auferstehen, diese göttlichen Träume, diese göttlichen Wünsche, die Gott in unser Leben gelegt hat. Oh, ich sage, steht auf, steht auf, steht auf, steht auf, in Jesu Namen, steht auf, steht auf, steht auf. Wir preisen dich, dass wir, ja, immersed, das ist im Englischen dieses Wort, dass wir völlig, ja, durchdrungen, eingeweicht sind in dich. Darum geht es. Wir sind in ihm und wir lassen uns einweichen. Komplett, du lässt dich heute Abend einweichen. Einweichen, einweichen. Aber sag mal, ich lass mich einweichen. Lass mich einweichen, einweichen. Oh, die Herzen werden eingeweicht, eingeweicht. Halleluja. Körper werden eingeweicht in seiner Liebe. Die Seelen werden eingeweicht. Oh, in ihm. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Jesus, für sprudelndes Wasser in uns, dass du bist. Danke, Heiliger Geist, dass du sprudelst. Ah, danke, Herr, aus jedem Einzelnen. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Uns mit deiner Freude erfüllst, mit deiner Lebenskraft erfüllst. Danke, Herr, mit neuer Motivation, mit deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Und dann schau mal, was du empfängst. Schau mal, was er dir zeigt, was er dir groß macht. Halleluja. Für hier. Für eine einzelne Person. Für jemand am Livestream. Die Zeit zu empfangen, was zu empfangen, ein Bild zu empfangen, ein Wort vom Herrn zu empfangen, einen Eindruck zu empfangen, wenn jemand Heilung braucht oder Wiederherstellung. Halleluja, danke, Herr, ich setze deinen prophetischen Geist frei in unserer Mitte. Danke, Herr, für deinen prophetischen Geist. Halleluja, danke, dass wir empfangen, dass wir deine Schafe sind und die deine Stimme hören. Danke, und wir machen unsere Ohren ganz groß, muss mal deine Ohren ganz weit aufmachen. Mach mal deine Ohren weit, weil du hast physische Ohren bekommen, du hast aber auch geistliche Ohren bekommen. Und mit diesen geistlichen Ohren hören wir. Wir hören, was Gott hat. Wir hören, was er zu uns speziell sagen möchte. Und wir hören auch, was er zu anderen sagen möchte, damit sie aufgebaut werden, damit sie ermutigt werden, gestärkt werden. Halleluja, danke für deinen Geist. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben deinen herrlichen Geist. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du austeilst. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Schaust du aus? Sag, Heiliger Geist, du hast was für mich, was ich heute weitergeben kann. Danke, du hast was, was ich weitergeben kann. Auch hier im Livestream, wenn ihr einen Eindruck habt, schickt ihn uns. Halleluja. Danke, Jesus. Wir machen uns ganz weit in deiner Gegenwart. Wir machen uns ganz weit auf. Und empfangen von dir, wir empfangen von deiner Liebe, wir empfangen. Halleluja. Von deiner Schönheit, von deinem wunderschönen Wesen. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Halleluja. Genau. Was du empfangen hast, ich sag nicht wenn, weil ich glaube, dass jeder was empfängt in dieser Gegenwart. Sag weiter, komm einfach und sag weiter, was du empfangen hast, was du gesehen hast. Manche sind Seher, die sehen Bilder, andere hören was, genau, andere empfinden was. Halleluja. Mutig. Mach den Absprung. Ich habe so Luftballons gesehen und ich habe den Eindruck, ist hier jemand, der Geburtstag hat? Oder vielleicht am Livestream? Weil ich glaube einfach, dass der Papa dir einfach sagt, er sieht dich und er hört deine Gebete. Und er hat wirklich ein ganz besonderes neues Jahr für dich geplant. Und du kannst dich wirklich auf dieses Jahr mit ihm freuen, weil er dich liebt und dich wirklich nie verlassen wird. Ja. Amen. Schreib uns. Halleluja. Wenn das heute dein Geburtstag ist. Happy Birthday. Dann können wir dir noch singen. Ich habe im Geist einen ganz dürren Ast gesehen und eigentlich sieht ihr nicht so toll aus und du fühlst dich, ich hab's irgendwie im Livestream, du fühlst dich wie so ein Ast, wo eigentlich gar nicht so attraktiv aussieht, aber in dir drin ist das Leben Gottes und wenn das durchfließt, wenn du es zulässt, dann kommen da die herrlichsten Blüten hervor. Man sieht es manchmal am Kirschbaum oder so, wenn man da davor steht und da denkt man, wow, was sind das für Blüten? Und du musst wissen, dass Gott das macht und der bringt dich hervor zur Blüte. Genau. Also ich wurde erinnert und zwar ja, gestern war es auch so, wo ich gedacht habe, kann das denn sein? Weil ja, wie ist das? Weil am höchsten Ort, und heute habe ich eben gerade wieder im Machtzentrum des Universums ist ein Mensch, weil Jesus ist auch Menschensohn, ja? Und er ist wirklich am höchsten Ort, ja? Und wir mit ihm. Und ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das, wie er möchte, dass wir das nicht einfach, weißt du, wie bei der Mondlandung, wie da die Leute auch auf dem Mensch, auch auf den Mond gekommen ist und dann einfach so weitergelebt haben. Aber das ist was anderes. Er tat es wirklich für uns, ja? Er hat wirklich den höchsten Platz eingenommen, auch als Menschensohn und ja, und wir auch mit ihm, wir auch in ihm. Und dann habe ich immer, ja, Ihm ist gegeben alle Macht, auch die Liebe, ja? Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alles, alle Macht. Und er will diese Macht will er auch durch uns ausdrücken, auch durch Worte. Es ist keine ohnmächtige, schwache Liebe, aber seine Worte sind voller Liebe. Das, was er sagt, ist voller Liebe. Das, was er auch in seinem Wort verheißen hat, ist voller Liebe. Und er will das durch uns ausdrücken. Und ich hatte immer noch so, lass dich voll drauf ein. Lass dich noch mehr, lass dich voll drauf ein. Und wenn da manche vielleicht noch mit Unvergebenheit oder sowas zu tun haben, tu es jetzt weg. Lass dich jetzt wirklich voll auf ihn ein, weil es kommt kein Höherer mehr. Er ist bereits der Höchste. Er ist der Höchste. Er ist am höchsten Ort des Universums. Er ist am Machtzentrum, ja. Und wir sind eins mit ihm. Und er möchte seine Macht durch jeden von uns ungehindert wirklich durch ausbreiten, ja. Und das ist alles Liebe. Das ist auch Ausdruck seiner Liebe. Ich habe ein riesenfettes Schaf gesehen. Es stand einfach nur da, schön vollgepackt mit Wolle und hat einfach nur gechillt. Und wir sind ja seine Schafe. Wir sollen empfangen von ihm, ganz entspannt. Und ich habe ehrlich gesagt auf einer Weide noch nie ein hektisches Schaf gesehen. Die sind alle einfach nur irgendwie da gelegen oder da gestanden und haben gefressen. Und so sollen wir das auch machen, aus ihm raus, einfach, ja, aus ihm raus das holen, was wir brauchen. Er ernährt uns und wir brauchen uns null Gedanken machen. Und er führt uns auf die saftige Wiese. Ja, ich habe so Herzen gesehen, die wie hier in Filderstadt am Flughafen so alle der Reihe nach immer wieder gelandet sind und gelandet sind und gelandet sind. Und nonstop quasi es kommen diese Herzen und die Landebahn, das sind wir einfach. Also einfach, wenn du dich aufmachst, wenn du ein Herz öffnest, ist einfach permanent die Liebe Gottes da. Ja, permanent eins nach dem anderen, eine Welle nach dem anderen, ein Herz nach dem anderen. Also genau, öffne dich einfach und empfange es. Ja, genau, nimm es für dich. Amen. Da kommen diese Herzen auch aus uns raus, juhu. Ja. Und lieben die anderen. Halleluja, wer hat noch was empfangen? Halleluja, ich habe dich im Geist gesehen und ich wusste jetzt gar nicht, ob du da bist, weil ich bin da reingekommen und stand da und ich habe dich im Geist gesehen und dann, als ich rumgeschaut habe, ich dich tatsächlich gesehen, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob du gerade auf Jobsuche bist oder Nee, nicht Wohnung, ich meine Job. Hast du gerade einen Job aktuell, oder? Okay, weil ich habe irgendwie gesehen, dass es einen Neuanfang im Beruflichen gibt und du einfach, ich habe dich gesehen, wie du so Dinge ausgeteilt hast. Ja? Ich denke, das hat irgendwie es war irgendwie so ein liebevolles Austeilen an Menschen und ich habe empfunden, das hat damit zu tun, dass Gott wirklich eine neue Jobsituation bei dir kreiert und dass du da unterwegs bist in einen neuen Job rein. Hat die Ausbildung irgendwas mit sich kümmern um andere Menschen zu tun? Ja? Und es hat mit anderen Menschen zu tun? Erzieherin, ja, okay. Also preis den Herrn. Somit ist die Bestätigung Gottes. Gott will das wirklich bestätigen, dass du diesen Weg gehen sollst und dass du austeilen sollst und dass da dieser Neuanfang da ist. Halleluja. Amen. Ich habe so einen dürren Baum am Wasser gesehen und habe dann gesehen, wie der Baum so das Wasser angefangen hat aufzusaugen und das dann plötzlich so angefangen hat in komplett jeden Ast so reingepumpt zu werden oder reingesogen zu werden und wie dann so ganz kleine Blättchen angefangen haben zu wachsen und so ein Ast nach dem anderen grün geworden ist und plötzlich sind so auch die Früchte und die Blüten daran gekommen. Und dann habe ich gefragt, Gott, was willst du uns damit sagen oder mir damit sagen? Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn wir uns gerade so dürre oder so als dürren Baum fühlen, aber wirklich diesen Liebenstrom in uns hineinfließen lassen, dann fängt es ganz langsam an mit so kleinen Knospen, ja, fängt es an, alles zu blühen und wieder mit voller Leben zu werden in unserem Leben. Genau. Halleluja, ich glaube, das ist wirklich die Zeit. Ich hatte sowas Ähnliches einfach, aber das passt total. Und ich glaube, es ist wirklich die Zeit, dass Gott die Söhne wirklich zum Blühen bringen möchte. Und alles, was scheinbar tot erschien, möchte er wirklich zum Leben bringen. Und du musst nur Ja dazu sagen und sagen, ja, ich lasse diesen Strom seines Lebens, ich lasse es zu, dass ich wie dieser Baum auf Psalm 1 gepflanzt an Wasserbächen bin, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Halleluja. Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was du tust, gelingt dir. Amen. Sag mal, alles, was ich tue, gelingt mir. Amen. Amen. Also ich habe, es müsste am linken Fuß sein, jemand gesehen, der hat dort eine starke Verletzung in den mittleren Zehen, einem oder zwei. Und ich habe ihn gesehen, die Person schaut so drauf und ist total deprimiert, bedrückt. Sie weiß, also da braucht es eine Heilung, ganz klar. Aber es gibt noch eine zweite Ebene bei der ganzen Sache, weil die Person, ich vermute mal am Livestream, hat ein Problem mit dem Auftreten, mit dem Stand einnehmen. Also, weil das tut halt weh. Das ist normal eine ziemlich frische Wunde, so habe ich es gesehen. Und da bete ich jetzt einfach, dass diese Auferstehungskraft Gottes jetzt auf dich kommt. Zum einen, dass diese Wunde ganz schnell jetzt zuheilt, wirklich ohne Komplikationen, und dass du dann deinen Stand einnimmst. Im Namen Jesu. Amen, das gilt auch für uns hier. Nimmst du deinen Stand ein? Wir nehmen unseren Stand ein. Halleluja, wir nehmen unseren Stand ein. Da gibt es gar nichts anderes. Halleluja. Hatte noch jemand was von Gott bekommen? Halleluja. Halleluja. Dann lass uns mit dem Wort beginnen. Halleluja, das Wort zu bekommen. Bist du hungrig und durstig? Das Wort, weil du ziehst aus jedem, der hier predigt, ziehst wirklich raus. Halleluja. Sag, Herr, ich brauche dein Wort, ich brauche heute deine Fülle. Und ich nehme es wirklich und erwarte von dir, dass du mich füllst heute und dass du mich echt sättigst mit deinem Wort. Amen. Wer beginnt? Astrid. Oh ja, so gut. Es ist einfach das Allerbeste, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und wenn wir seine Liebe erfahren dürfen. Weil seine Liebe, die füllt uns einfach aus, die macht uns glücklich, macht uns lebendig. Und jede Zelle unseres Körpers, unser ganzes Sein, blüht auf. Und du weißt einfach in diesem Moment, du kannst dich fallen lassen. Einfach fallen lassen. Da gibt es nichts anderes mehr, als nur die Liebe deines Herrn, der dich so, so, so sehr liebt und dich beschenken will. Ich hatte ja zur Begrüßung gesagt, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und das heißt, wenn wir ihm nachfolgen, dann dürfen wir uns auch von ihm beschenken lassen. Liebe gibt dir Geborgenheit. Liebe gibt dir Sicherheit. Und der Schrei jedes Menschen ist der Schrei nach Liebe. Jeder möchte geliebt werden, genau so, wie er ist, mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen. Jeder möchte sich fallen lassen. Jeder möchte zur Ruhe kommen. Und das ist nur möglich in der Liebe Gottes. Und je mehr wir uns mit dieser Liebe einfach voll saugen, Wie werden wir sie reinlassen in uns? Ja, wir blocken sie nicht ab und sagen, nee, Abstand, Abstand, Abstand. Sondern wir sagen, ja, noch mehr von dir, noch mehr von dir. Weil die Liebe heilt, dein Herr heilt. Er heilt deinen Körper, er heilt deine Seele. Wunden in deiner Seele heilen, sie werden geschlossen, sie verschwinden. Und Liebe, Liebe füllt dich aus. Liebe füllt dich aus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Liebe füllt dich aus. Sieh dich als dieser Liebender, sieh dich als derjenige, als diejenige, in dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen wurde. Weißt du, das ist unsere Bestimmung, zu lieben. Nicht schwach zu sein und sagen, ach ja, Liebe, ach Gott, da kommst du ja nicht vorwärts. Da hält dich ja jeder für dumm. Nee, weißt du, es ist nicht diese menschliche Liebe. Es ist die Liebe Jesu. Diese Liebe, die so stark war, die so mächtig war, die Jesu dazu befähigt hat, ans Kreuz zu gehen, für uns, für dich zu sterben. Alles auf sich zu nehmen, jede Sünde auf sich zu nehmen, jede Krankheit auf sich zu nehmen. Die Liebe macht dich stark. Sie lässt dich vorwärts gehen. Sie lässt dich Land einnehmen. Und sie gibt dir Autorität. Es ist so ein Unterschied, ob du sprichst. Weißt du, es ist immer das, was dahinter steckt, hinter deinem Sprechen, hinter deinem Handeln. Du kannst sprechen und hinter deinem Sprechen ist eine Substanz von Ärger. Oder du kannst sprechen und du sagst klar, was Sache ist. Und dahinter ist die Substanz der Liebe. Und diese Substanz verändert Menschen, verändert dein Umfeld. Diese Substanz, diese Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Es ist Jesus. Jesus ist die Liebe. Und es ist die stärkste Kraft. Der Liebe kann nichts standhalten. Ich finde es so krass im 1. Korinther 13, wo da steht, wenn wir die Liebe nicht haben, ist alles nichts wert. Und da werden einzelne Punkte aufgezählt. Ich weiß sie jetzt nicht auswendig. Aber alles ist nichts wert ohne die Liebe. Das ist schon krass. Überleg mal, da kann einer sein ganzes Leben machen und tun und rennen und springen. Und wenn er hart ist und kalt ist, dann ist es alles nichts wert. Und der andere, der liebt einfach, der liebt seine Menschen, der liebt seinen Herrn. Und alles hat, wie soll ich sagen, alles ist umgeben von Herrlichkeit. Alles glänzt, alles ist voller Freude, weil Liebe und Freude gehen Hand in Hand. Liebe und Freude sind ein Paar. Hand in Hand gehen wir durchs Land. Du gehst durchs Land. Hand in Hand, du bist die Liebe, weil die Liebe ausgegossen ist in dein Herz. Und du gehst Hand in Hand mit der Freude. Und du bist entschieden, ein Segen zu sein für deine Mitmenschen. Du bist entschieden, deine Mitmenschen zu lieben. Egal, wenn sie dich vielleicht auch mal verletzen oder dir vielleicht mal was Schlechtes sagen. Aber du bist entschieden, weißt du, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ich entscheide mich zu lieben. Ich entscheide mich so zu sein wie Jesus in dieser Welt. Ich entscheide mich zu freuen, egal wie die Umstände sind. Wir haben eine Entscheidungskraft bekommen. Wir können es nicht erzwingen, Menschen zu lieben. Wir können es nicht erzwingen, freudig zu sein. Aber was wir können, ist, dass wir uns entscheiden können. Ja, ich will lieben. Ja, ich will mich freuen. Ja, ich will meinen Mitmenschen Gutes tun. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, weißt du, was dann passiert? Dann geschieht es auch. Dann bewirkt Gott auch das Vollbringen. Er bewirkt das Wollen, dass wir es wollen. Und er vollbringt auch das Vollbringen. Und dann wird es einfach. Dann ist dieses Leben mit Jesus kein Krampf, kein Kampf. Ich muss doch so sein wie Jesus. Ich sollte doch so sein wie er. Und es gelingt mir nicht. Warum kann ich es nicht? Und dann kommt der Feind und macht Verdammnis und Verdammnis und Verdammnis. Aber weißt du, eine einzige Entscheidung. Ja, ich will. Ich will meinem Herrn nachfolgen. Ich will so sein wie er. Ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich für die Freude. Und weißt du, dann wird's einfach. Und diese Entscheidung, die müssen wir halt immer wieder treffen. Wir leben in dieser Welt. Und da werden wir immer wieder herausgefordert und müssen immer und immer wieder die Entscheidung treffen, uns zu lieben, uns zu freuen, uns nicht rauszubringen und auf Jesus hinzuschauen, Jesus nachzufolgen. Nicht irgendwas anderes, sondern ihm nachzufolgen. Immer nur ihm. Das ist der gerade Weg, wo es uns gut geht. Und alles andere sind Wege, wo uns Umwege führen. Deswegen lasst uns einfach Jesus nachfolgen. Lasst uns auf ihn schauen, egal was ist. Lasst uns, ja, von seiner Liebe, das ist unsere Nahrung. Ja, die Liebe ist unsere Nahrung. Wir brauchen es, dass wir seine Liebe spüren, dass wir in seiner Liebe baden. Es gibt doch nichts Schöneres wie ein Vollbad. Weißt du, dieses Vollbad der Liebe. Gott hält nichts zurück. Er hält nichts zurück. Gar nichts. Und du darfst baden in seiner Liebe. Du darfst aufblühen in seiner Liebe. Baden und aufblühen in seiner Liebe. Ist das nicht gut? Das ist doch das Beste, ein Vollbad zu nehmen in Gottes Liebe. Und danach ist es einfach und leicht. Amen. Ja, und so wie wir uns für die Liebe und die Freude entscheiden können und immer wieder müssen, können und müssen wir uns auch immer für den Frieden entscheiden, habe ich festgestellt. Ich habe den ganzen Abend, höre ich immer, entspann dich. Und ich glaube, ich sage es euch einfach, entspann dich. Weil wie fühlt man sich denn in so einem Liebesbad? Entspannt. So ein Bad in der Liebe, so ein Bad im Frieden, so ein Bad in der Gegenwart Gottes, in seiner Herrlichkeit, ist einfach nur entspannend. Einfach, du kannst zur Ruhe kommen, du kannst einfach mal loslassen, alles, was dich so den Tag über oder die Woche über einfach an dir rumzerrt, lässt du einfach außerhalb von deinem Badezimmer, oder? Was nimmt man so mit in so ein Badezimmer? Eigentlich nichts, oder? Außer vielleicht ein Badezusatz oder vielleicht ein Glas Wein oder vielleicht ein Buch. Aber all die anderen Sachen, ich meine, da nimmt doch keiner irgendwie ein Handy mit oder ein E-Mail oder irgendwas, oder? Nee, deswegen, wir müssen uns einfach entscheiden, einfach die ganzen Sachen vor der Badezimmertür zu lassen. Weil es ist einfach so, also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass Stress ganz tief aus der Hölle kommt. Ich glaube, man muss sich das einfach auch mal ganz klar vor Augen führen. Ich glaube, Stress ist wirklich ganz, ganz von ganz, ganz weit unten. Weil ich habe nie in der Bibel gelesen, dass irgendjemand da gestresst war oder Jesus gestresst war. Ich meine, er war mal erschöpft. Ja? Er kam ja manchmal nicht mal zum Essen, nicht mal zum Ausruhen. Aber nirgendwo steht irgendwie, Jesus war gestresst oder gehetzt oder er hat es Leute abgewiesen oder er wollte nicht mehr oder so. Ich glaube wirklich, dass ja, Stress kann nicht von Gott sein, weil wenn wir uns stressen lassen, dann kommen nicht die Früchte des Geistes hervor. Also zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da kommt meistens eigentlich, also Bissigkeit und so ist keine Frucht des Geistes. Also zumindest nicht die des Heiligen Geistes. Ja, oder Genervtheit oder so Sachen. Das ist einfach nicht, was von Gott kommt. Und deswegen, wir müssen uns da wirklich entscheiden, wenn wir merken, dass der Feind zu uns kommt mit Stress, mit Stressgedanken, Stressgeistern, Überforderung oder oh nein, wie schaffe ich das alles, dann müssen wir da echt sagen, nein, in Jesu Namen nehme ich nicht an. Es gehört nicht zu mir, es kommt nicht von meinem Vater und ich will das nicht. Und wir müssen es manchmal einmal sagen, manchmal zweimal sagen, manchmal zehnmal sagen und wir können da auch für uns beten lassen, weil manchmal ist es einfach manchmal viel und da kann man einfach auch für sich beten lassen. Weil ich meine, wir sind ja, ich fand es so super, wo die Micha das mit dem Schaf gesagt hat. Die Schafe chillen auf der Wiese. Also, und es ist ja wirklich das Zeichen für uns. Wir sind die Schafe. Und ein Schaf ist nicht, es ist manchmal ein bisschen aufgeregt. Wir hatten ja Schafe. Ich weiß, wie Schafe sind. Wenn man zum Beispiel jetzt das Gatter aufmacht, damit die Schafe auf eine neue Wiese kommen, da sind sie relativ schnell, weil da hinten gibt's was zum Fressen. Da kannst du dann auch schnell sein, wenn du sagst, oh, heute Morgen ist Gottesdienst, heute ist Sonntagmorgen, ich gehe zum Gottesdienst, dann kannst du schnell sein. Dann kannst du sagen, oh, ich mache mich schnell fertig, also ist Gottesdienst. Aber sonst gibt's eigentlich keinen Grund, dass du dich stresst. Weil wir können uns wirklich in Gott bergen. Gott ist unser Vater und er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um uns, wenn wir Probleme haben. Er kümmert sich, wenn wir Dinge haben, die wir nicht in der Hand haben, wenn wir Dinge brauchen. Also ich habe bis jetzt in meinem Leben, wo ich mit Gott gehe, hat er mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Und ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Also bei mir war es so, klar, manchmal hat es vielleicht ein bisschen gedauert, manchmal hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, als ich es mir gewünscht hätte, aber er hat mich nie im Stich gelassen. Und er kam auch nie zu spät. Und ich glaube, da können wir uns einfach darauf verlassen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Egal wie deine Herausforderung ausguckt, egal wie dein Anliegen ausguckt, er kommt nicht zu spät und er hat für alles auch eine Lösung. Und sogar noch eine viel bessere Lösung, als du dir die Lösung ausmalst und ausdenkst. Ja, deswegen wirklich, lass uns da dagegen stehen, gegen den Stress, gerade auch jetzt vor Weihnachten, weil der Feind möchte uns natürlich auch dieses Fest vermiesen, das ist sein Hauptanliegen, dass wir uns gar nicht darauf ausrichten können, was ist eigentlich passiert an Weihnachten. Unser Retter ist geboren, unser Jesus ist auf die Welt gekommen, wir dürfen das feiern und uns nicht da 6 Wochen durchstressen lassen mit Geschenken und allem Möglichen, sondern ich habe es auch angefangen, einfach zu beten, sagen, Herr, bitte zeig mir, was ich wem schenken soll. Ich meine, wer weiß es denn, außer der Heilige Geist, über was sich die Person am besten freuen würde? Ja, bitte einfach, sag Herr, zeig's mir und dann ist es auch kein Gehetze und kein Gestresse. Wirklich, also lass uns da aufstehen, lass uns Gott vertrauen, lass uns in seiner Liebe baden, uns in seiner Liebe bergen und er kümmert sich um uns, weil er uns liebt. Amen und Amen. Ja, stressfreies Leben ist was Wunderschönes. Ich liebe auch Vollbad. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, ja, was nehmen wir da mit zum Bad? Da habe ich gesagt, Champagner. Also immer das Beste. Also ja, Füllung ist einfach immer dran, immer gegeben. Ja, gerade immer, wenn wirklich Stress kommen will oder sowas. Also ich halte da immer inne und sage, danke Herr, da gibt es ja so viel einfach von dir, dass einfach ein Schluck und das Leben sieht wieder ganz anders aus. Wir dürfen einfach nicht vergessen zu trinken, zu trinken, zu trinken. Das dürfen wir einfach im Alltag auch immer wieder, ja, wirklich trinken, voll sein, voll des Geistes. Ja, es ist ja auch so, wenn man voll des Geistes ist, ist man auch voll der Liebe. Das hängt auch ziemlich eng miteinander zusammen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ja, ich glaube, ich bin gerade dabei in Geduld. Das ist auch so eine tolle Frucht, gell? Wo ich gemerkt habe, Mann, Herr, ich bin aber ganz schön ungeduldig, wenn der Herr das mal wieder so wieder aufzeigt. Und ja, und ich finde es eigentlich schön, dass er uns daran nimmt, wo einfach noch ein bisschen mehr Frucht kommen darf. Gell? Jeder steht da irgendwo, wo der eine vielleicht mit Freundlichkeit, der andere eben mit Freude oder bei mir mit Geduld. Also ich finde auch, Ungeduld sollte man wirklich canceln, wirklich. Also braucht man nicht mehr Ungeduld, genau. Wir sind geduldig, genau. Wir sind die Geduld pur. Ja, im Lobpreis, wo wir so von der Liebe hatten, hat er zu mir gesagt, na, mein Schnuckiputzi, hast du noch sie? Und hat gesagt, so, auch wenn man nur, ich weiß, er sieht ja, wie wir ihn lieben. Und ihr wisst bestimmt, wie Babys oder Kleinkinder, wenn sie einen küssen wollen, die machen ja nur so. So habe ich das gesehen, die können ja noch gar nicht richtig küssen, gell? Und so, und hat er gesagt, wenn du auch nur so machst, da geht sein Herz auf, also da geht Jesu Herz auf, nur wenn ein bisschen Liebe von uns, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auch nur... Und da habe ich gedacht, ja, Herr, so bist du, gell? Du, nur ein bisschen, dass wir auf ihn schauen, auch wenn es schwer ist oder wenn irgendwie zu viel ist oder Herausforderungen. Vertrau ihm einfach. Er führt dich, ja. Gib es ihm auch, gib ihm den Weg. Also wenn du einen Tag hast, wo viel ist, dann gib es ihm und vertrau ihm und küss ihn dann zwischendurch. Genau. Und dann ist der Tag wunderschön. Der ist dann wirklich wunderschön getragen von ihm. Genau. Ja, das habe ich vorhin im Lobpreis so gesehen. Da dachte ich, so sieht Gott es also. Dass, wenn Hauptsache ein bisschen immer das kommt und dass wir auf ihn schauen. Und uns einfach von dem drumherum nicht mehr beeindrucken lassen. Das habe ich heute auch erlebt, wo ich dachte, da kam die Gesundheitsamt kam und die hat dann geredet und so. Und ich, das hat mich irgendwie, immer das Gleiche ist es irgendwie. Ich dachte, ja, das weiß ja alles schon. Also, und dann kam so, ja, ich weiß ja, wir sind eh schnell durch, ich weiß ja, dass alles in Ordnung ist. Und dachte, ja, bei mir, da ist alles in Ordnung, gell? Also mit dem Herrn, gell? Da läuft es, haben wir gelingen, gell? Haben wir heute auch schon gehabt. Wir haben einfach gelingen, was wir anpacken, das funktioniert. Ich finde es spannend einfach mit Gott, weil wir uns gar nicht mehr so draus bringen lassen. Ich finde es schön in dieser Liebe, in dieser Geduld, diesem Frieden und immer. Aber ich war freundlich zu der Frau, sehr freundlich. Amen, habe ich gesagt. Amen, habe ich gesagt. Ja, ich war freundlich, das ist gut, genau. Ja, ja, mir kam so gerade, in der Ruhe liegt die Kraft. Also wenn wir so dieses Liebesbad nehmen, dann kommen wir zur Ruhe und dann können wir auftanken, so wie wir es gerade schon gehört haben, wirklich dieses Auftanken. Und ich glaube, das ist da, wo wir einen Unterschied machen können in unser Umfeld, weil wir auftanken dürfen, weil wir einfach uns nicht stressen lassen, weil wir nicht mit auf Situationen reagieren, wie die Welt reagiert, sondern dass wir wirklich zur Ruhe kommen können und uns bewusst machen können, hey, wir haben eine andere Kraftquelle, wir kriegen von dem die Kraft, der die Welt geschaffen hat, der alles weiß, und wir brauchen uns nicht stressen lassen. Wir können zur Ruhe kommen, und ich glaube, dass das wirklich auch der Unterschied ist, den wir machen, dass wenn es stressig wird, dass wir dann lieber einen Gang rausnehmen, anstatt da einfach wirklich nochmal Gas zu geben und dagegen zu gehen und mitzugehen und in diesen Stress zu verfallen, sondern zu sagen, nee, wirklich zurücktreten und zu sagen, ich möchte den Unterschied machen, Herr, und ich will zur Ruhe kommen bei dir und ich will mich füllen lassen mit deiner Liebe, damit ich den Unterschied machen kann in meinem Umfeld. Und wirklich die Menschen lieben kann und wirklich dann, Jesus ist nie weiter weg wie ein Gebet, sage ich immer, ja, also wirklich so dieses, sich bewusst zu machen, Herr, schenk mir auch deine liebevolle Augen für mein Umfeld, dass ich wirklich in den stressigen Situationen, in den Situationen, wo wirklich die Dinge an einem auch reißen und einen in diesen Stress reindrücken wollen, wirklich zu sagen, nee, Herr, ich will bewusst den Unterschied machen und will die Menschen um mich rum mit deinen Augen sehen, und dann kann ich einen Unterschied machen und kann anders agieren. Ja, ich reagiere nicht immer nur auf diese Dinge, sondern ich agiere wirklich in deiner Liebe. Und ich glaube, das schaffen wir, wenn wir wirklich immer wieder bewusst auch zur Ruhe kommen, zum Vaterherz kommen und sagen, fülle du mich aus mit deiner Liebe, dass wir aufgefüllt sind mit deiner Liebe, und dann können wir das ausstrahlen in unser Umfeld. Weil gerade in dieser Weihnachtszeit, wie wir es schon hatten, ist das wirklich so, meistens kommt Weihnachten unverhofft, also so ist dann ja so ganz komisch, dass das auf einmal wieder kommt, ist ja nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit, nee, das ist einfach da und dann passiert alles. Und ich weiß nicht, wie es bei euch im Job ist, bei uns ist zum Beispiel so, dass dann jedem am Jahresende einfällt, dass man alles auf einmal möchte und es muss dann alles nochmal sein, und da kann man wirklich, ja, wirklich schnell reingezogen werden in so Stresssituationen. Und ich glaube, überall, ob man jetzt in der Schule, im Beruf, im Alltag ist, es ist wirklich so, Jahresende sind oft die Dinge, wo alles, und jeder wird hektisch, jeder muss noch irgendwie alles fertig bekommen und man muss das noch machen und jenes noch machen. Aber ich glaube, da können wir wirklich auch aktiv hinstehen und können wirklich sagen, nee, Herr, ich will einen Unterschied machen, ich will wirklich diese Ruhe ausstrahlen, die du mir schenkst, Jesus wirklich da als Vorbild zu nehmen, wie wir es vorher schon gehört haben. Er war nicht gestresst, er ist wirklich, und was hat er gemacht? Er hat sich auch zurückgezogen in die Ruhe. Er ist wirklich ins Gebet gegangen, hat die Gemeinschaft gesucht mit seinem Vater, und das dürfen wir als Vorbild nehmen, wirklich für uns auch in die Ruhe gehen und wirklich die Gemeinschaft suchen mit Jesus, mit unserem Vater, und dürfen wirklich sagen, Herr, ich möchte auftanken bei dir, will das in Anspruch nehmen, fülle du mich aus mit deiner Kraft, jeden Tag neue wirklich füllen lassen, und dann können wir wirklich verändert in unseren Alltag gehen und können sagen, wirklich, ich kann hinstehen in Autorität, in Kraft, weil Jesus in uns lebt und wir den Unterschied machen dürfen in unserem Umfeld. Genau, zur Ruhe kommen. Amen. Ich habe schon Mary angerufen und habe gesagt, lass mal das Badewasser ein schon mal. Also ich muss beichten, ich nehme mein Handy mit ins Badewasser. Du auch. Wenn ich ganz geistig bin, manchmal auch ein Buch. Ich musste gerade dran denken, über das Thema Anbetung, ja, über persönliche Anbetung. Es gibt ja, wir lesen ja in der Bibel, dass es Glaube, Hoffnung, Liebe gibt, richtig? Das hatte die Astrid, glaube ich, gerade auch schon mal gesagt. Und wir lesen von dieser Wertigkeit, dass die Liebe das Höchste ist, dann haben wir Glaube und Hoffnung. Und es gibt diese drei Sachen, sprechende Sprache. Und zwar hatte ich mal drüber nachgedacht, so, was ist die Sprache von Glaube? Die Sprache von Glaube ist proklamieren, richtig? Wir glauben etwas, wir proklamieren, richtig? Ne? Wir hoffen etwas, was die Sprache von Hoffnung ist es, beten und bitten, ja, so, ne, da sind wir ein bisschen weiter als charismatische Kirche, wir proklamieren mehr, und dann hat auch Liebe eine Sprache, ne, und die Sprache der Liebe ist Anbetung, So, ne? Es ist Anbetung, ja. Und ich habe mal über diese Stelle nachgedacht, als Jesus im Haus war und dann kam die Frau mit dem Alabasterfläschchen und dann hat sie das Öl zerbrochen, richtig. Und was mich an dieser Story so gecatcht hatte, heißt, dass der ganze Raum anfing, nach dem Geruch des Parfüms zu riechen, richtig, schon mal gelesen. Und ich habe so drüber nachgedacht und dann bin ich so zu dieser Erkenntnis gekommen, hey, das heißt ja im Hohelied, dass er duftet, richtig. Jesus, unser Bräutigam, er hat einen Duft, ja, an Duft gar köstlich sind deine Salben, heißt es dort, ja. Und dann ist mir so eine Sache klar geworden, unsere Anbetung hat einen Duft. Unsere Anbetung riecht nach etwas. Es gibt sogar, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, es gibt sogar einen Engel, von dem liest du in Offenbarung 8, der hat einen Job, dieser Engel, ja, und zwar ist sein Job, die Gebete der Heiligen zu nehmen, mit Räucherwerk zu vermengen, mit Parfüm, mit Duft zu vermengen und vor den Thron zu bringen. Ja, das heißt, wenn du irgendwann an Jesus, bei Jesus bist, deinen Kopf an seinen Brustkorb legst, dann riechst du etwas, und zwar riechst du den Duft deiner Anbetung. Du riechst, Jesus riecht nach unserer Anbetung, richtig? Das ist so, es heißt ja in der Bibel, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ne? Er wohnt im Lobpreis seines Volkes, und im Hohelied heißt es auch, er weidet in den Lilien. Er ist unser Geliebter, er weidet in den Lilien. Anbetung hat immer einen Duft. Es ist immer ein Duft in unserer Anbetung. Es ist die Sprache unserer Liebe, mit der wir Jesus bedecken. Es ist wie diese Frau, die ihr Kostbarstes genommen hat. Das Kostbarste, was sie hatte, ihre Anbetung, ihren Fokus, ihre Leidenschaft. Und sie hat sie vor die Füße von Jesus ausgegossen, hat dieses Öl zerbrochen. Der ganze Raum fing an zu riechen. Jesus fing danach an zu riechen. Und alle drumherum, boah, was hast du da getan? Das hätte man doch anders nutzen können. Du hättest deine Ressourcen anderweitig nutzen können. Es ist die wichtigste Ressource, die wir haben als Christen, ist unser Fokus, ist unsere Anbetung, und er ist es wert, dass wir unsere Fokus, unsere Zeit vor seine Füße werfen und ihm unsere Anbetung darbringen. Er liebt es, und ne, es heißt ja auch in der Schrift, da heißt es ja, oh, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, sorry, es heißt in 1. Korinther oder 2. Korinther heißt es, dass wir den Wohlgeruch seiner Kenntnis herumtragen, richtig? Für die einen ein Duft des Lebens und für die anderen nicht so schön der Duft. Aber wir duften nach etwas, sagt die Bibel. Ja, wir tragen einen Wohlgeruch und wir tragen den Wohlgeruch seiner Kenntnis. Das Wort Erkenntnis ist ja nicht etwas, was so vom Verstand her, wir haben jetzt Jesus erkannt und jetzt, ne, das Wort Erkenntnis ist ja eine persönliche, intimer Kontakt mit Jesus. Und an diesem Ort, an diesem persönlichen, intimen Kontakt tragen wir den Geruch seiner Kenntnis. Da kommt dieser Wohlgeruch, den Jesus trägt, der kommt auf uns über. Aber es ist genauso andersrum. Wenn wir in unser Versteck gehen, wenn wir mit ihm sind, dann bedecken wir ihn mit unserem Geruch. Dann bedecken wir ihn mit unserem Parfüm. Und das ist so schön. Weißt du, es ist so schön zu wissen, dass Jesus sich jeden Morgen gerne mit unserer Anbetung einparfümieren möchte, oder? So wie du morgens dein Hugo Boss Parfüm nimmst oder keine Ahnung, Chanel, und gut riechen willst, so sehnt er sich danach, dass wir unser Herz vor seinen Füßen ausschütten, dass wir unsere Anbetung ihm ausschütten. Und da ist etwas ganz, ganz, das ist etwas ganz Herrliches verborgen. Ich glaube, Pastor Georg hatte irgendwie mal vor kurzem gesagt, du meditierst vorm Schlafengehen über irgendeine Bibelstelle oder sowas. Ne? Und ich habe vor ein paar Monaten angefangen über das Vaterunser. So, wenn ich nicht schlafen kann, dann liege ich da und gehe das Vaterunser durch. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und auf einmal bin ich an dieser Stelle hängen geblieben, mit diesem Gedanken hängen geblieben. Was, wenn wir aufhören, diese Pausen zu machen, so dieses Vater unser, geheiligt werde dein Name, und nicht eine Pause da machen, sondern einfach mal weiter beten, ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Und auf einmal habe ich da eine Connection gesehen, weißt du, wenn wir anbeten, ja, geheiligt werde dein Name ist doch Anbetung, ja, es ist, wenn wir ihn groß machen, es ist Anbetung, geheiligt werde dein Name, und in diesem Zusammenhang kommt auf einmal dein Reich komme. In Anbetung, wo wir ihn anbeten, wo wir mit ihm sind, passiert etwas, und zwar wir bauen eine Kultur in unserem Leben, wo er sich wohlfühlt, wo er auf einmal sich zu einem Kanal werden, wo er durch uns fließen möchte. Anbetung und das Leben, ein Leben in Kraft ist ganz eng miteinander verwoben, so wie Liebe und Freunde Hand in Hand gehen. So geht das Reich Gottes, die Kraft des Reiches Gottes, Hand in Hand mit Anbetung. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In unserer Anbetung, durch unsere Anbetung, während wir in Anbetung stehen, komme dein Reich in und durch uns, aus uns heraus, in Kraft. Und dann passieren all diese Dinge, ja, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist auch so interessant, ja, wenn wir uns den Himmel anschauen, ne, dann, dann lesen wir von vielen tollen Sachen. Ja, es gibt keine Krankheit im Himmel, es gibt kein Leid, es gibt keine Sünde, es gibt keine Depression, all diese Dinge. Aber was wir auch lesen, ist, dass eine beständige Anbetung im Himmel stattfindet, richtig? Die Ältesten sind um den Thronsaal herum und beten den Vater an, werfen ihre Kronen nieder. Das heißt, wenn wir beten, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, beten wir eigentlich, dass die Anbetung des Himmels an diesen Ort kommt, in unsere Herzen kommt, diese beständige Anbetung. Das ist unser Gebet. Gott, mach uns zu Anbetern. Lass uns diese Gemeinde sein, die dich anbetet, die erlebt, wie deine Kraft in dieser Anbetung geboren wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das will ich immer mehr sein. Weißt du, als ich heute Morgen aufgestanden bin, so um 6 Uhr rausgekrabbelt bin aus dem Bett, erst mal die Kinder versorgt, dann waren die Kinder weg und dann hingesetzt in seiner Gegenwart. Und das sind Momente, die wir benötigen, egal wie stressig der Tag ist, egal was abgeht. Wir brauchen diese Qualitätsmomente, sowohl im Gottesdienst, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, aber wir brauchen sie auch im Persönlichen, wo wir einfach in seiner Gegenwart sitzen und unser Herz vor ihm ausschütten. Unser Herz vor ihm ausschütten. Denn das ist etwas, was Jesus ja dann zu Maria gesagt hat, das ist ein Teil, was niemals von ihr genommen werden kann, richtig. Das ist etwas, was niemand jemals von uns nehmen kann. Dieses Herz der Anbetung, es ist kostbar, es ist das Kostbarste für ihn, wenn wir ihn anbeten. Er liebt es und er lebt da drin. Amen. Oh, Halleluja, ist das wunderbar. Vom Vollbad und Duft und ich bin auch schon ganz erholt. Ja, tatsächlich hatte ich einen sehr vollen Tag und aber ich dachte mir, nee, ich muss heute Abend hierher kommen, weil es wirklich einfach so gut tut in seiner Gegenwart und ja, wirklich in diesem Vollbad, in seiner Liebe, wir tanken wirklich auf und das ist so wertvoll und so kostbar. Und ich hatte heute das Hohelied 2, Vers 4 so irgendwie gehighlightet, also vor allem der letzte Teil. Und da fängt es ja an, du führst mich in dein Weinhaus oder auch in dein Vollbad vielleicht heute Abend. Oder Vollbad mit Wein hatten wir ja auch. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, also gehört zu dem Vers dazu, und dein Banner über mir ist Liebe. Ja, und das kannst du noch ergänzen, wenn du dich so im Vollbad siehst. Das Banner über dir ist Liebe. Ja, ist wirklich seine Liebe. Und ich habe jetzt mal so während des Abends drüber nachgedacht. Das Banner, der Begriff, kommt ja eigentlich aus dem Römischen Reich. Ist ja eigentlich vom Heer so eine große, ja, so eine Art Flagge, die aufgehängt wurde und so runterhing an so einem Holzmast oder an so einem Mast. Ne? Und stell dir vor, da steht einfach ganz groß Liebe drauf und das steht über dir oder steht über uns allem. Ja, aber interessant ist, er bezieht es ja gar nicht auf irgendwie Krieg oder irgendwie Action, sondern wirklich, er führt uns ins Weinhaus und das Banner über uns ist Liebe. Ja, also in diesem Genuss, in dieser Intimität mit ihm ist sein Banner über uns die Liebe. Ja, es wirklich steht seine Liebe über uns. Und egal auch, was für Umstände außerhalb vom Weinhaus sind oder in deinem Leben sind, ja, du schaust einfach hoch und siehst, das Banner über dir ist seine Liebe. Du bist geliebt. Das steht wirklich felsenfest da. Und also im Römischen Reich oder auch in anderen Heeren war das ja einfach so ein Zeichen, so ein Symbol auch für Führung. Also da, wo das Banner war, da war das Heer, da haben sie sich versammelt. Und immer wenn das noch oben war, dann war es so, okay, wir kämpfen weiter, unser Banner steht, wir sind da, wir sind am Start. Also es ist einfach, es gibt hier Identität, ja, die Liebe steht einfach über dir. Du gehörst zur Liebe, ja, es war Zugehörigkeit auch. Einfach, wir sind das Team Liebe quasi. Ja, also genau, das war dein Team, dein Heer. Ja, wir sind das Liebesheer, ja, Gottes Liebesheer. Das ist unsere Identität, das ist unsere Gruppe, das ist das, was uns verbindet, das ist unsere Motivation wirklich auch, die Liebe. Ja, dafür kämpfen wir, damit kämpfen wir. Ja, wir kämpfen nicht mit Waffen oder mit sonst was oder mit, ja, sondern mit der Liebe, ja, genau. Und dann hatten wir uns, also ja, habe ich mich auch noch, also in 1. Johannes 4 steht ja ganz viel über die Liebe. Also Johannes hatte ja auch eine große Offenbarung von der Liebe Gottes. Und da heißt es, dass also die Liebe ist darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat, ja, als Opfer, also so als Sühne für unsere Sünden. Ja, also das ist die Essenz der Liebe, dass Gott uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Das ist eigentlich, wenn du fragst, was ist Liebe? Dass Gott uns geliebt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat, das ist die Liebe. Ja, das steht über dir, egal was ist, das steht, das wird niemals fallen, das, genau, das ist immer da für dich. Ja, und genau, da kommt eben auch unsere Liebe heraus. Ja, ein bisschen vorher in dem Kapitel heißt es dann, ihr liebt nicht, weil ihr Gott nicht erkannt habt, denn Gott ist Liebe. Also im Umkehrschluss heißt es, wenn du Gott erkannt hast, wenn du erkannt hast, Gott ist diese Liebe, dann macht es dich zu einem Liebenden. Ja, daraus kommt deine Liebe. Nicht, dass du versuchst, oh, jetzt muss ich ganz besonders freundlich sein oder jetzt, okay, jetzt lächle ich den ganzen Tag, muss ja irgendwie hier lieben. Nein, sondern wirklich, ja, erkenn einfach, wie gut Gott ist. Gott ist dein Hirte, Gott ist dein Versorger, Gott ist der liebende Gott, der dir alles vergibt. Ja? Das heißt, auch wem viel vergeben wurde, der liebt viel und dir wurde alles vergeben. Alles, alles, alles. Wir haben es gehört, wir waren Schwerverbrecher und es wurde alles vergeben. Und genau, es gibt ja auch das Gleichnis, fand ich noch so stark, in dem Zusammenhang mit dieser Perle, die im Acker ist. Und dann kommt ein Kaufmann und er verkauft alles, was er hatte, für diese eine Perle. Ja? Und oft wird gesagt, ja, wenn du, wenn du Jesus annimmst, musst du alles verkaufen für ihn. Und ja, es stimmt auch, es kostet auch was, ihm nachzufolgen. Aber der Kaufmann in der Bibel, gibt es ja auch noch ein anderes Gleichnis, ist ja eigentlich auch Gott, steht ja auch für Gott. Ja? Also Gott ist umhergegangen, ja, sucht in einem riesigen Acker, sucht er wirklich Perlen. Also da heißt es, er ist auf der Suche nach Perlen, heißt es da. Und genau, und dann hat er diese Perle gefunden und dann verkauft er alles, was er hat, für diese Perle. Ja, und sei dir einfach bewusst, diese Perle, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du. Ja, jeder von uns ist wirklich diese Perle, für die er alles verkauft hat, für die er Jesus, seinen geliebten, einzigen, eingeborenen Sohn gegeben hat, für dich. Ja, und er ist weiterhin natürlich er ist dieser Kaufmann, der Perlen sucht. Ja, er sucht und sucht und sucht noch mehr. Und ja, und das heißt ja auch nicht, wir haben Gott gefunden oder sind zu ihm, sondern er hat uns gefunden. Und er ist wirklich der, der uns sucht, der uns nachgeht. Er ist der Hirte, der die 99 Schafe verlässt, um dem einen nachzugehen. Es würde kein natürlicher Hirte würde die Herde so stehen lassen, um einem Schaf nachzugehen. Aber Jesus macht das. Ja. Und das ist einfach so krass. Also die Herde ist natürlich trotzdem geschützt. Ja, wir sind alle geschützt. Das kann auch nur Jesus, kein anderer. Aber genau, also sei dir einfach bewusst, wie sehr du geliebt bist. Du bist wirklich die Perle, du bist ihm so wertvoll. Er hat alles gegeben für dich. Und sieh einfach wirklich im Alltag auch wenn es manchmal schwer ist, sein Banner über dir ist Liebe. Und du hast Zugang zu diesem Weinhaus, zu diesem Vollbad. Ja, kannst du einfach immer reinspringen, kannst du immer empfangen. Und schau wirklich hoch, ja, das heißt auch immer, wir stehen über den Umständen und da steht die Liebe. Du bist geliebt, das ist wirklich deine Stärke, deine Rückendeckung im Alltag. Das gibt dir Anschub, das gibt dir neue Kraft, das gibt dir Motivation und Stärke in jedem Umstand. Ja, sein Banner über dir ist Liebe. Amen. Halleluja, wie wunderbar ist das. Und was auch so wunderbar ist, ist, dass die Liebe nicht, also sie ist auch was von außerhalb, aber die Liebe ist unsere Natur geworden. Und das hilft mir immer unendlich, wenn ich weiß, ich muss mich irgendwie anstrengen, jetzt zu lieben, sondern ich muss mir bewusst machen und ich darf mir bewusst machen, ich bin eine neue Schöpfung geworden und diese neue Schöpfung ist aus Gott geboren und Gott ist die Liebe. Und ich bin aus seiner Liebe geboren. Ich bin eine Frucht seiner Liebe. Und meine neue Natur, die alte Natur nicht, die alte Natur war Selbstsucht, um mich selber drehen, nur den eigenen Vorteil suchen. Und meine neue Natur ist Liebe. Und das heißt nicht, dass wir immer das schon hundertprozentig in allen Bereichen leben, aber es heißt, dass wir so einen Start haben, das zu leben, Aber weil wir wissen, das ist meine Natur. Also ich bin durch und durch, ich bin Liebe. Ja, so wie Gott durch und durch Liebe ist, bin ich auch durch und durch Liebe. Und deshalb kann ich lieben in jeder Situation und jeden Menschen, kann vergeben in jeder Situation und jedem Menschen, kann mir selber vergeben, kann andere loslassen, die nicht liebenswert sind, kann sogar meine Feinde lieben. Das könnten wir niemals, wenn wir nicht die neue Natur hätten. Das wäre undenkbar. Du kannst, da sehen wir, im alten Bund konnte niemand die Feinde lieben. Die Feinde wurden zerstört. Und das heißt nicht, wir lieben nicht den Teufel jetzt und die Mächte der Finsternis, aber wir lieben Menschen, die sich manchmal als unsere Feinde entpuppen und verfolgen, verleumden oder wie auch immer. Ne? Genau. Irgendwie nicht so freundlich sind. Und ja, genau. Und das ist der Hammer. Und da sieht man, ich finde, das ist echt ein Beweis für Gott. Also wenn jemand dich fragt, gib mir mal einen Gottesbeweis, dann musst du eigentlich sagen, ich. Weil ich bin voller Liebe und es gilt für jeden. Jeder kann diese Natur Gottes, jeder, der Jesus aufnimmt, hat seine Natur in dem Moment aufgenommen. Die ist noch nicht total entwickelt immer gleich. Aber wir haben ja ein ganzes Leben Zeit, was wunderbar ist. Halleluja, dass wir nicht gleich dann in den Himmel gehen, sondern wir dürfen diese Natur hier auf der Welt entdecken. Also diese Natur der Liebe und der Freude und der Freundlichkeit und der Geduld. Wow, hatten wir schon. Und der Treue und des Glaubens und der Sanftmut. Das ist auch so eine schöne Frucht. Und der Disziplin. Lass uns auf Suche gehen und auf Erforschung, Forschungsreise. Einfach diese Natur, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die Gott ist, ja, die jetzt in uns auch ist, weil er in uns lebt, die zu erkennen und zu wissen, dass ich muss mir das nicht irgendwo herbeten auch, oh Herr, gib mir mehr Liebe und so weiter, sondern ich kann sagen, Herr, danke für die Liebe, die in mich ausgegossen ist. Die Liebe Gottes ist in mich ausgegossen. Sie ist schon da. Ich muss nicht um mehr Liebe bitten, sondern ich kann danken und sagen, danke Herr, dass deine Liebe, deine unendliche Liebe in mir drin ist, deine unendliche Geduld in mir ist, dass ein unendlicher Friede in mir drin ist. Und ich setze ihn frei. Und ich setze ihn frei zu meinen Mitmenschen. Und ich setze ihn frei aus meinem Inneren, weil das meine Natur ist. Und ich identifiziere mich nicht mehr mit der alten Natur, die ich mal früher war, und denke immer, oh ja, so bin ich noch. Weil so sind wir nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Wir müssen echt einen Cut sagen und sagen, nein, seitdem Jesus in mir lebt, bin ich nicht mehr so. Ich bin nicht mehr egoistisch. Ich bin nicht mehr selbstsüchtig. Ich bin nicht mehr voller Unfrieden. Ich bin nicht mehr gestresst. Halleluja. Und manchmal musst du das vielleicht öfter sagen. Aber, und zu wissen, das gehört nicht mehr zu mir, weil wir sind wie Jesus, ist in dieser Welt. Und Jesus hat all diese wunderbaren Eigenschaften und diese wunderbaren Früchte. Und wir identifizieren uns mit ihm. Halleluja. Weißt du, mit was du dich identifizierst, das schaust du an und in dessen Bild wirst du verwandelt werden. Wenn ich mich immer anschaue, oh, das stimmt bei mir noch nicht und das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht, werde ich keinen Schritt machen, sondern natürlich bitte um Vergebung, wenn was nicht gut war, klar. Aber ich identifiziere mich mit Jesus, meinem Herrn, den ich unendlich liebe und der gestorben ist, damit er jetzt in mir leben kann und in vielen, vielen anderen. Halleluja, bist du froh, dass du nicht alleine bist auf dieser... Jesus war der Erste und er war ganz alleine mit dieser Natur Gottes in sich und die Jünger waren, boah, nicht immer einfach, wie wir sehen. Aber jetzt sind wir ganz viele mit dieser gleichen Natur, wie sie Gott hat. Und wir leben sie einfach aus. Lass es uns nicht kompliziert machen, sondern einfach im Glauben das nehmen und sagen, ja danke, du hast diese Natur in mich reingelegt und ich lebe sie und ich bin hier, um sie zu leben. Und ja, Halleluja. Und wirklich anders auch, also wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns, denke ich mal, ja. Also man weiß ja nie, ne, hundertprozentig. Aber ich möchte einfach immer mehr so wie Jesus werden. Und ich glaube, das geht allen so. Und das ist gut, dass ich schon seine Natur habe und sie immer mehr entdecke und dann immer mehr weiß, auch was er kann, das kann ich. Und ich kann lieben in Situationen, wo andere nicht mehr lieben. Ich kann im Frieden bleiben, wo andere schon 100-mal den Frieden verloren haben. Ich kann geduldig bleiben. Amen, Irina, ja. Bei Autofahrern auch ganz besonders. Langsam Autofahren. Und ich liebe sie und ich segne sie. Halleluja. Das ist so gut. Und das, davon gehen wir aus. Und dann gibt es keine Verdammnis mehr. Sondern dann weiß ich, Halleluja, Herr, du hast deine wunderschöne, herrliche Liebesnatur in mich hineingelegt und ich bin hier, um zu lieben, um diesen Planeten zu verändern durch die Liebe, die Gott zu mir hat und die in mir ist und die aus mir herausfließt. Halleluja. Und ganz viele, ja, kleine Jesusse, die so sind wie er, kommen hier hervor und verändern den Planeten, so wie Jesus diesen Planeten absolut ein für alle Mal verändert hat. Und jetzt ist es unser Job, einfach alles zu verändern. Und du denkst nicht wie, sondern ja, danke Herr, durch dich, der in mir lebt, verändere ich meinen Arbeitsplatz, meine Familie, meinen Ort. Halleluja. Und überall, wo ich bin, kommt Veränderung rein. Halleluja. Bist du dabei? In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Jetzt habe ich auch noch einen Bibelvers aus 1. Johannes. Und zwar 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns oder in uns hat. Halleluja. Da steckt so viel drin. Zum einen, es ist nicht mit dem Erkennen getan. Ja, wir haben erkannt die Liebe, ist das eine. Wir erkennen die Liebe. Wir haben in den letzten zwei Wochen in den Predigten sonntags haben wir uns darauf eingelassen, die Liebe Gottes tiefer zu erkennen, ja, dass er uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren, dass er mit uns ist, auch im finsteren Tal, ja, dass er durch die Finsternis selber durchgegangen ist, um uns aus der Finsternis rauszuholen, dass es durch sein Opfer für uns keine Verdammnis mehr gibt, dass es durch seine Striemen für uns Heilung gibt und so weiter. All das ist Ausdruck seiner Liebe und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Es ist wichtig, dass wir eine Offenbarung davon haben, seiner Liebe und wirklich uns dessen bewusst sind, was seine Liebe, welche Dimension seine Liebe hat. Ich meine, er ist treu, wenn wir untreu sind. Das sind einfach Dimensionen, die du einfach, bevor Jesus in diese Welt kam, in dieser Welt überhaupt nicht gekannt hast. Ja. Das war völlig undenkbar im alten Bund oder überhaupt gar in den Heidenvölkern war so ein Verhalten völlig undenkbar, jemand treu zu sein, der einem untreu ist. Also die haben gesagt, hey, hast du einen Vogel oder was? Ja. Oder Feinde lieben oder solche Späße. Ja. Das war ja völlig undenkbar. Naja, für die war das ein Scherz, für die war das ein Idiot, der so einen Gedanken überhaupt nur hat. Ja. Aber durch Jesus ist diese neue Art der Liebe in diese Welt eingeführt worden und wir dürfen sie erkennen in ihm, wir dürfen diese Liebe erkennen in ihm. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, eben 1. Johannes 4,16 sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns oder in uns hat. Das heißt, Es zum Erkennen muss es in Anspruch nehmen kommen. Zum Erkennen muss es sich drauf stellen kommen. Zum Erkennen muss im entscheidenden Moment kommen, jawohl, ich habe die Liebe erkannt, also glaube ich sie jetzt auch. Also stelle ich mich jetzt auch drauf. Also auch wenn es irgendwie heftig oder schwierig oder kompliziert oder undurchsichtig in meinem Leben ist, ich glaube die Liebe, ich habe sie erkannt, ich habe sie mir immer wieder vor Augen geführt, aber jetzt glaube ich sie auch genau in Bezug auf diese konkrete Situation. Glaube ist immer konkret, Glaube ist nie nur so allgemein, ja, ich glaube irgendwas, ich glaube an Gott, ja, das ist schon schön, aber ich glaube Gott ist immer konkret. Ich glaube Gott in einer konkreten Situation. Zu sagen, ja, ich glaube Gott, aber in der konkreten Situation sage ich, ja, jetzt weiß ich auch nicht weiter, dann glaube ich Gott nicht, ja, sondern Gott glauben ist immer konkret. Das heißt, es bezieht sich auf die spezielle Situation, in der du herausgefordert bist, wirklich dir neu bewusst zu machen, jawohl, so sehr liebt Gott mich, dass ich tatsächlich in dieser Situation gar nicht was anderes sein kann, als mehr als ein Überwinder. So sehr liebt Gott mich, dass ich in dieser Situation gar nicht anders als siegreich sein kann. So sehr liebt Gott mich, dass ich in diesem finsteren Tal wieder umso stärker herauskommen werde. Und ich stelle mich drauf und ich sage, jawohl, so ist es. So sehr liebt Gott mich, dass in mir alles drin ist, was es braucht, um diesem Umstand zu begegnen. So sehr liebt Gott mich. Ja, du musst es dir konkret bewusst machen und du musst es konkret machen in Bezug auf konkrete Dinge. Ansonsten ist Glaube nur ein Verstandeswissen und letztendlich ein Lippenbekenntnis. Ja. Wir müssen es festmachen. Jawohl, ich glaube seiner Liebe konkret in dieser Situation, in Bezug auf diese Sache. Ja, was ist deine Herausforderung? Okay, ich könnte so sagen, zeig mir deine Herausforderung und ich zeige dir den Punkt, an dem dein Glaube konkret werden muss, dass Gott dich liebt. Amen. Okay, und jetzt heißt 1. Johannes 4,16, das ist mir gerade nochmal bewusst geworden, als ich da saß, 1. Johannes 4,16 heißt es ja jetzt nicht nur, oder kann man in zwei Weisen übersetzen, so muss man sagen, man kann übersetzen, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, ja, damit haben wir uns beschäftigt, auch die letzten zwei Wochen, die Liebe, die Gott zu uns hat, das heißt diese unermessliche Liebe, wow, meine Güte, was bin ich geliebt, was bin ich für ein Liebling, das musst du jeden Tag bewusst machen, das ist aktiver Glaube, auch dann, wenn du übrigens keinen Umstand hast, der schwierig ist, auch dann musst du es dir bewusst machen, das ist eine tägliche Übung, wir hatten es vom Bad, ja, das ist das Bad in der Liebe, in diesem Bewusstsein, jawohl, du liebst mich so sehr, du musst es konkret machen, du musst dich daran freuen, du musst da drin baden, du musst da drin tanzen und so weiter, wie sehr Gott dich liebt. Amen. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Aber das ist nur eine Übersetzung. Das griechische Wort, das da steht, kann genauso übersetzt werden. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott in uns hat. Amen. Und das ist das, was Irina gerade gesagt hat. Das ist nämlich der zweite Aspekt, wirklich zu sagen, hey, ich habe erkannt, okay, vom Wort her erkenne ich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist oder Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, ja, Christus in mir, ich bin wie Jesus ist in dieser Welt, er ist in mir, seine Liebe ist in mir, das weiß ich mit meinem Verstand, das weiß ich von der Bibel her, aber Glauben heißt auch da, jawohl, im entscheidenden Moment glaube ich dieser Liebe. Das heißt, im entscheidenden Moment, dann wenn die Situation ist, wo alles dich herausfordert und dir sagt, nein, also jetzt kannst du nicht lieben, es geht gar nicht. Und im entscheidenden Moment, da kommt es drauf an zu sagen, ja und jetzt glaube ich der Liebe, die Gott in mir hat, mehr als meinem Gefühl, mehr als dem, was jetzt gerade mein Verstand oder meine Seele oder was auch immer sagt, ich glaube der Liebe, die Gott in mir hat. Das heißt, ich glaube sozusagen ihm selbst in mir. Damit glaube ich auch, dass die Freude in mir ist. Damit glaube ich der Liebe, die Frieden bedeutet. All das, was ihr gesagt habt heute Abend schon, das glaube ich. Ja. Das heißt, entscheidend ist bei allem, was wir gesagt haben heute Abend, ist, mach es konkret. Mach es immer wieder konkret. Mach es dir immer wieder bewusst. Ja. Morgens, egal wie dein Tag anfängt, egal wie gerade die Umstände in deinem Leben sind, gut oder schlecht oder nicht so wie auch immer, dazwischen, keine Ahnung, neutral, mach dir bewusst, hey, ich bin so geliebt. Mach es konkret und sag, jawohl, ich glaube es, danke, ich bin dein Liebling. Setz dich in Beziehung zu ihm als sein Liebling. Weil das heißt, zu glauben, dass du sein Liebling bist. Oh, zu genießen. Ja? Und dann mach dir bewusst, hey, seine Liebe ist in mir. Wow, heute begegne ich dem Tag als ein Jesusmann, als eine Jesusfrau. So begegne ich heute dem Tag, weil seine Liebe ist in mir und ich glaube seiner Liebe. Und sie ist stärker als alles, was in der Welt ist. Und das machst du dir bewusst, jawohl, in mir ist alles, was ich brauche. Du merkst vielleicht, in dir ist vielleicht eine Unsicherheit in Bezug auf eine bestimmte Sache, die vielleicht vor dir liegt oder so eine unterschwellige, vielleicht sogar Angst oder einfach Sorge oder was in Bezug auf eine bestimmte Sache, dann nimm genau diese Sache und mach dir bewusst, hey, ich habe erkannt und ich glaube jetzt, die Liebe, die Gott in mir hat, der in mir ist, hat alles, was es braucht, um dieser Situation zu begegnen. Ich muss mir keine Sorgen machen, weil der in mir ist größer als der in der Welt ist. Halleluja, mach es konkret. Amen. möchte ich wirklich dazu, auch euch über Livestream, möchte euch wirklich herausfordern, wirklich jeden Tag das zu eurer Gewohnheit zu machen, es konkret zu machen, inwieweit Gott dich liebt, dir bewusst machen, wie sehr er dich liebt, wie sehr seine Liebe in dir ist, wie sehr er in dir ist und es konkret, weißt du, mach es zu einer Proklamation oder mach es zu einer Aktion in deinem Leben, ja, wo du, ja, also es kann unterschiedlich aussehen. Ja. Heute Morgen habe ich einfach so ein bisschen wie so ein Kind vor dem Herrn getanzt und habe gesagt, oh, danke, dass ich dein Liebling bin, so wunderbar, es ist so gewaltig und du merkst, es hebt dich hoch und plötzlich kriegst du Vision und denkst, wow, ich glaube, da hat Gott was vor hier und da hat Gott was vor da. Plötzlich merkst du es, aus diesem Bewusstsein heraus merkst du es. Davor, naja, da lebst du halt sofort dich hin, aber plötzlich wirst du dir bewusst, welches Potenzial in dir ist und was er noch alles mit dir vorhat in diesem Moment. Amen. Weil ich erkannt habe und glaube die Liebe, die Gott in mir hat. Also, du hast die Liebe Gottes erkannt und erkennst sie immer mehr und gleichzeitig stellst du dich im Glauben darauf, was es für dich bedeutet, konkret in der Situation in deinem Leben. Bist du dazu bereit? Halleluja. Lass uns mal zusammen ein Bekenntnis sprechen. Danke, Vater. Ja, kannst ruhig aufstehen, ist okay. Ja. Danke, Vater, auch hier über Livestream. Sag mal, danke, Vater, für deine überwältigende Liebe zu mir. Ich erkenne sie immer mehr. Und gleichzeitig bade ich in dieser Liebe. Ich glaube dieser Liebe. Deshalb mache ich es konkret in meinem Leben. Ich lasse mich füllen mit dieser Liebe. Och, wie dieses fette Schaf von der Micha. Halleluja. Eieieiei. Ich genieße diese Liebe. Und ich glaube konkret, dass deine Liebe größer ist in mir als jede Herausforderung. Ich glaube, dass ich Liebe bin und dass ich jeder Herausforderung begegnen kann. Durch das, was ich bin. Ich mache es konkret. Ich glaube der Liebe. Und das heißt, Sorgen ade. Unsicherheit ade. Ängste ade. Genau in Bezug auf die Punkte, wo der Feind mich verunsichern will. Mach ich es konkret. Und glaube der Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Auch du über Livestream, du glaubst der Liebe. Wir glauben der Liebe. Das ist das Fundament unseres Lebens. Mach's konkret. Mach's dir immer wieder neu bewusst. Nimm dir Zeit dafür, es dir immer wieder neu bewusst zu machen. Ja, im Lobpreis, im Tanzen vor ihm, im Baden, im Soaking, was auch immer. Und dann analysier mal kurz, was bewegt sich da in deiner Seele, vielleicht an Ängsten noch, an Unsicherheiten und so weiter. Und dann machst du es konkret und sagst, jawohl, genau, da glaube ich der Liebe. Oder die Umstände, die vor dir liegen, oder dein Tag, der vor dir liegt, ja, genau da glaube ich der Liebe. In Bezug auf diesen schwierigen Kunden, da glaube ich der Liebe. Ja. Halleluja. In Bezug auf diesen schwierigen Arbeitskollegen, da glaube ich der Liebe. Astrid hat hoffentlich jetzt nicht Ja gesagt. Halleluja. Nein, nein, hat sie nicht. Halleluja. Du machst es konkret in Bezug auf deine Kinder, in Bezug auf deinen Ehepartner, was auch immer. Hoffentlich nicht so sehr die große Herausforderung, aber preist den Herrn, aber es kann auch mal sein. Halleluja. Mach es konkret. Du glaubst der Liebe. Amen.